1. Da bereits viel versucht haben, einen Bericht über die bei uns als war bestätigten Ereignis zu verfassen. 2. So why sie uns von den ursprünglichen Orgensugen und dienen der Botschaft überliefert werden. 3. Habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich als von Anfang an sorgfältig geprüft habe, es für dich, hoch verite Theophilus, der Rehe nach niederzuschreiben. 4. Damit du dich von der Zuverlässigkeit der Lehren überzeugen kannst, die du empfängenest. 5. In den Tagen des Königsherds von Juda gab es einen Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abijah gehort, seine Frau, Elisabeth, stammte ebenfalls aus dem Geschlecht Aarons. 6. Beide lebten gerecht vor Gott und befolgten Algebot und Vorschriften des Herrn untadelig. 7. Sie hatten jedoch kein Kinder, da Elisabeth unfruchtbar war und beide bereits ein hohes Alter erreicht hatten. 8. Als Zacharias einmal in der Rehe war, seinen Priesterdienst vor Gott zu verrichten. 9. Viel im nach dem ablichen Verfahren der Priesterschaft das Los zu, das Raucher Opfer darzubringen und dafür den Tempel des Herrn zu betreten. 10. Waren dessen Betit die gesamte Volksmensch draußen zur Zeit des Raucheropfers. 11. Da erschien im ein Engel des Herrn, der rechts vom Raucheralter stand. 12. Als Zacharias in sah, erschrak zutiefst, und groß furcht überkamen. 13. Der Engel sagt zu ihm, furchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, dein Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebaren, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. 14. Du wirst groß Freude und Jubel erleben, und will Menschen werden sich über sein Geburt freuen. 15. Denn Word vor dem Herrn groß sein, keenen Wein oder Storks Getränk trinken und schon vom Mutterleiben mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 16. A word will der Son Israel zu dem Herrn, ihrem Gott, zu rückführen. 17. A word dem Herrn im Geist und in der Kraft des Elia vorausgehen, die Hasen der Vater den Kindern zu zuwenden und die Angehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu führen, damit a dem Herrn ein vorbereitet Volkschaft. 18. Zacharias fragte den Engel, woran soll ich das erkennen? Ich bin doch ein alter Mann, und mein Frau ist ebenfalls hochbetagt. 19. Der Engel antwortet ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich word gesandt, mit dir zu sprechen und dir die frohe Botschaft zu überbringen. 20. Und sieh, du wirst stamm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag und dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubtest, die sich zu ihrer bestimmten Zeit erfüllen werden. 21. Das Volk war tief draußen auf Zacharias und wundert sich, dass so lange im Tempel blieb. 22. Als er jedoch herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen, sie erkannten, dass im Tempel ein Vision gehabt hat, denn er gab ihnen Zeichen und blieb stumm. 23. Nachdem die Tage seines Dienstes beendet waren, kehrte er nach Hause zurück. 24. Nach diesen Ereignissen wird seine Frau Elisabeth schwanger und verbarg sich 5 Monate lang, indem sie sagt. 25. So hat der Herr in diesen Tagen gehandelt, im Mainschmark unter den Menschen wegzunehmen. 26. Im 6. Monat wird der Engel Gabriel von Gott in ein galiläisch Stadt namens Nazareth gesandt. 27. Zu einer Jungfrau, die mit einem Mann namens Joseph aus dem Hause Davids verlobt war, der Name der Jungfrau war Maria. 28. Der Engel trat bei ihr ein und sprach, des ihr gegrüßt, du begnadigt, der Herr ist mit dir. 29. Sie war jedoch über dies Wort sehr bestürzt und überlegt, welch Bedeutung dieser Gruß haben konnte. 30. Der Engel sagt zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast nicht bei Gott gefunden. 31. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebaren, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. 32. Dieser Word groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. 33. A Word für immer über das Haus Jacob herrschen und sein Königreich Word. Kein End haben. 34. Maria fragte den Engel, why soll das geschehen, da ich keinen Mann ken. 35. Der Engel antwortet der Heiliggeist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, die Schalb wird das Kind, das geboren wird, Heiligen Sohn Gottes genannt werden. 36. Und sie, auch Elisabeth, den Verwandt, hat in ihrem hohen Alter einen Sohn empfangen und ist jetzt im sechsten Monat, obwohl sie als unfruchtbar gilt. 37. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 38. Maria sagt, sie, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir, wie du es gesagtest, danach werde ich der Engel sie. 39. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in das Bergland zu einer Stadt in Juda. 40. Dort betrat sie das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. 41. Als Elisabeth den Gruß Marias hort, hapte das Kind in ihrem Leib. 42. Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. 43. Wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 44. Denn sie, sobald der Klang deines Grusses mein Ohr erregt, hapte das Kind in meinem Leib vor Freud. 45. Selig ist die geglaubt hat, das sich erfüllen wird, was vom Herrn gesagt wird. 46. Und Maria sprach, in den Tagen des Königsherds von Juda gab es einen Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abijah gehort, sein Frau, Elisabeth, stammte ebenfalls aus dem Geschlecht Aarons. 47. Mein Seel preist die Gross des Herrn. 48. Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, weil die Gerinstellung seiner Magd beachtet hat. Denn sie, von nunnen werden mich all Generation in selig preisen. 49. Die der Magtige Gross ist in mir getten hat, und heilig ist sein Name. 50. Sein Barmherzigkeit erstreckt sich von Generation zu Generation auf Diogenigen, die in Furchten. 51. Hat macht mit seinem Arm bewiesen, hat die zerstruten, die hochmütig in ihren Herzen sind, zerstreut. 52. Hat machtig von ihren Thronen gestürzt und niedrig erhöht. 53. Hung und hat mit guten Gaben gesättigt und reich mit leeren Handen weggeschickt. 54. Hat sich seins Knechts Israel angenommen, im seiner Barmherzigkeit zu gedenken. 55. Why are es unseren Vaten, Abraham und seinen Nachkommen, für immer zugesagt hat. 56. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. 57. Für Elisabeth kam die Zeit der Geburt, und sie bracht einen Sohn zur Welt. 58. Ihr Nachbarn und Verwandten horten, dass der Herr groß Barmherzigkeit erwiesen hat, und freuten sich mit ihr. 59. Am obten Tag kamen sie, am den Neben zu beschneiden, und wollten in nach seinem Vater Zacharias nennen. 60. Doch sein Mutter widersprach und sagt, nein, soll Johannes heißen. 61. Sie entgegneten es gibt niemanden in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. 62. Daraufhin gaben sie dem Vaterzeichen zu erfahren, wie in nennen wollte. 63. Batemein schreibtefel und schrieb darauf, Johannes ist sein Name Raul Weren deruber erstaunt. 64. Im selben Augenblick auf nicht sich sein Mund, und sein Zunge lost sich, so dass sprechen und Gott preisen konnte. 65. Furcht du bekamel ihr Nachbarn, und im gesamten Bergland Judas werden dies Arenis ausführlich besprochen. 66. Al, die Devon Horton, dachten deruber nach und fragten sich, was wird aus diesem Neben werden? Denn die Hand des Herrn war offensichtlich mit ihm. 67. Sein Vater Zacharias wird vom Heiligen Geist erfüllt und begann zu prophezeien. 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn hat sein Volk besucht und im Erlösung gebracht. 69. Hat an sein Magtiges Heil im Hause seines Knechts David aufgerichtet. 70. Why are es durch den Mund seiner Heiligen Propheten von Alters her verkündet hat. 71. Dies ist die Erlösung von unseren Feinden und aus der Hand. All derer, die uns hassen. 72. Hat unseren Vaten Barmherzigkeit erwiesen und sich seines Heiligen Bund erinnert. 73. Des Eids, den unserem Vater Abraham geschworen hat. 74. Hat uns zugesagt, das wir, befreit aus der Hand unserer Feinde, im Furchtlos Dien und Konnen, 75, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm all Anseher, Tage 76. Und du, kind, worst prophet des hoogsten genant wer denn du worst dem Herrn vorausgehen, im Seinwege zu bereiten, 77, und seinem Volk die Erkenntnis des Heils durch die Vergebung ihres Sünden zu bringen, 78. Dies geschieht aufgrund der tiefen Barmherzigkeit Anseers Gottes, durch die uns das Licht aus der Hoch besuchen Word, 79, denen zu lügten, die in Finsternis und im Schatten des Todes sitzen, und Anseer fass auf den Weg des Friedens zu lenken, 80. Der Nebwuchs Herren und Word stark im Geist, lebte in der Wust bis zu dem Tag, und dem sich Israel erfindlich zeigte.